4. Laboum Deluxe. Hallo meine Damen und Herren, willkommen bei FM4 Laboum Deluxe mit Euphoria heute Abend am Freitagabend. Ich darf euch die nächsten 2 Stunden mit meinen beiden Gästen Aras und Jalen Mess und ganzen 3 Mixes durch den Freitagabend begleiten. Es gibt auf jeden Fall ganz viele neue Musik, ganz viele Unreleased Tunes. Ich darf euch heute auch einen ganz besonderen vorstellen, der mich sehr abgeholt hat und er heißt Rock That Body von Killerherz. Let's go! Get close, don't know what you've been told, but it's all mirrors and smiles. dieser Tune, also der holt mich jedes Mal ab. Ich habe den, glaube ich, schon tot gehört, aber irgendwie feiere ich ihn noch immer. Am Anfang habt ihr gehört, Killer Herz, Rock That Body, der kommt kommenden Freitag auf Viper Recordings raus. Danach kam Artino und Jesse, zwei sehr gute Freunde von mir aus Deutschland und aus den Niederlanden, mit Bring the Rain featuring Sam Welch. Und den Tune, den ihr gerade noch im Hintergrund hört, das ist Subfocus und KDB mit Push the Tempo. Und wenn der Tune euch auch so sehr taugt wie mir, dann solltet ihr unbedingt am 14. März ins Praterdom kommen. Da supporte ich nämlich Subfocus zum ersten Mal. Und das ist eine Riesensache für mich, weil das Praterdom ist für mich eigentlich so ein Club, wo ich eigentlich nicht hingehen würde, weil ich einfach ein Drum-and-Bass-Hardcore-Raver bin. Und die Ehre, dort zu spielen, ist einfach groß. Und ich freue mich, alle meine Freunde dabei haben zu können und in meiner Heimatstadt Wien zu spielen. Und falls ihr auch kommen wollt, dann könnt ihr gerne Tickets kaufen auf www.praterdom.at. Und ja, jetzt genug Eigenwerbung. Ich habe noch ein paar Tunes mit, und zwar dieser eine nächste Tune, der hat es mir auch echt angetan. Als ich ihn das erste Mal gehört habe, ist mir der Mund aufgefallen, weil das Intro einfach so episch ist und hat irgendwie auch so einen arabischen Vibe. Side note, meine Eltern sind arabisch, also irgendwie hat es irgendwas in mir getriggert, und ich hoffe, er gefällt euch auch so sehr. it's party time. Feeling ready, looking fine. Viene de Colombia, ando. With the magic in his eyes, checking every girl inside. Prove it like it does the mambo. And as an airline in La Disco, playing sexy, feeling power. He's the king, bailando el ritmo, la gatanga. And the DJ that he knows while on the spot. Always around the place, a mezcla de con mezcla con la salsa. Y la baila, and he dances, y la canta. FM4 La Boom Deluxe. Wow, so viele neue Tunes, Leute. Ich weiß gar nicht, ob ich die alle spielen darf. Ich meine, ich habe alle gefragt, so hey, schickst mir Tune für die Radioshow. Aber jetzt fühle ich mich gerade ein bisschen schlecht, weil das solche Gems sind. Als erstes habt ihr gehört Wigwess und Moneo featuring The Clams, La Calle de l'Air. Ich weiß nicht, wie ich das richtig ausspreche. Don't judge me. Danach kam Paxi, also unreleased, mit dem Track Dirty Talk. Danach gab es noch einen Track von Wigwess, weil er einfach zu gut ist, mit Shikisha. Danach der Catch-Up-Song im Drum and Bass Bootleg von Critical, weil er einfach zu lustig ist. Und zu Schluss gab es noch Rage Mode, Ashes, der letzte Modus, Label Release. Absolut geiler Tune, kriege immer Gänsehaut davon. Ich freue mich schon, wenn ich ihn am Wochenende spielen darf. Aber jetzt genug von mir, es wird Zeit für unseren ersten Gast des Abends.